Eines der großen Themen in den Klöstern war und ist immer noch die Gestaltung der Liturgie. Andererseits haben aber die Orden auch immer davon gelebt, dass sie über die Liturgie, liturgische Gestaltung Menschen angezogen haben. Wo liegt da etwas auch im Argen bei den Orden, dass das eigentlich nicht mehr in dieser Weise so gepflegt wird? Ich kann das so nicht bestätigen, wie Sie das gerade sagen. Denn ich erkenne gerade in vielen klösterlichen Niederlassungen die unterschiedlichsten Angebote, gerade an liturgischem Geschehen, die nun wirklich unterschiedliche Gruppen auch ansprechen. Und es sind ja Ordensleute, die nun, denke ich, auch manches Mal gerade Menschen am Rande ansprechen. Vor allen Dingen auch junge Leute, auch Jugendliche. Wenn ich an die ganzen Formen der Jugendfestbälle, Jugendgottesdienste, der Jugendgestaltung und jugendgemäßen Gestaltung denke, wenn ich den großen Anteil der Ordensgemeinschaften beim Weltjugendtag an liturgischer Gestaltung sehe, dann denke ich, wäre der Weltjugendtag in dieser Form sicherlich nicht durchgeführt und zustande gekommen, wenn nicht so ein großes Engagement an Ordensinitiativen dort dabei gewesen wäre, was natürlich deutlich macht, wie vielfältig die Landschaft der liturgischen Formen, wie vielfältig auch die Chancen und Möglichkeiten sind, die aus den Orden hier angeboten werden können. Natürlich mit dem Rückzug der Orden aus verschiedenen Gebieten, aus verschiedenen Gegenden, mit Schließung von Häusern wird natürlich das Angebot unter Umständen für die Gesamtbevölkerung etwas schmäler werden. Wie kommt es aber, dass es nach außen hin, jedenfalls wenn ich es aus meiner Perspektive sehe, so wenig rüberkommt? Ich bin nicht sicher, ob das so ist, dass es wenig herüberkommt. Ich sehe es natürlich jetzt auch von der Innenperspektive her und kann letztendlich nicht beurteilen, wie was ankommt. Was ich aber sehr wohl wahrnehme, auch im Gespräch mit denen, die unsere Klöster und Häuser aufsuchen, es gibt die Menschen, die suchen eher das Stundengebet in einem monastischen Kloster. Sie wissen, da ist deutsches oder lateinisches Stundengebet und das ist das, was sie suchen. Es gibt sehr wohl auch die, die andere Formen suchen. Frauenorden zum Beispiel, die sich sehr engagieren in frauengemäßen Gebetsformen, Ausdrucksformen, Sprache, die aber auch von Frauen, ich war gerade bei der Bundeskonferenz der Frauenseelsorge, die genau das als sehr positiv beurteilt haben, dass sie die Frauengemeinschaften kennen, mit denen zusammen sie solche Formen auch entwickeln können. Dennoch ist die Zukunft der Orden mehr als ungewiss. Orden werden sich zusammenschließen müssen. Tun sich da die Frauenorden schwerer als die Männer? Ich behaupte als Frau natürlich, dass die Frauen sich leichter tun. Dass Männer und Frauen solche Prozesse unterschiedlich angehen, das stimmt zweifellos. Das halte ich aber nicht für ein Problem, sondern das ist ja auch bei allen Problemen, die da drin stecken und Reibungsflächen, auch eine Bereicherung. Wir haben in der Ordensobernkonferenz uns getraut, die Vereinigung der Männer und Frauen zusammenzulegen zu einer. Das war ein langer Weg, das war nicht nur ein Spaziergang, aber ich möchte nicht mehr zurück vorher, weil wir ja auch sehr vieles dabei gelernt haben. Mein Eindruck ist, dass, also ohne das daran festmachen zu wollen, da wo Fusionen von Provinzen, da haben wir die meisten Erfahrungen im Männerbereich sind, ist stärker im Blick eine gute, tragfähige Struktur. Bei den Frauen tun wir uns oft schwerer, die Strukturen gut anzuschauen. Wir schauen eher so diesen Weg an, den wir dann miteinander gehen, aufeinander zugehen. Da spielen Beziehungen eine sehr große Rolle. Da werden auch Geschichten von Gemeinschaften, Prägungen von Gemeinschaften, also eher ernster genommen als bei Männern. Aber ich möchte es nicht gegeneinander ausspielen und sagen, bei den Männern ist das so, bei den Frauen ist das so, sondern eher schwerpunktmäßig.